Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5. Ludwigsburg, den 10. Dezember 93. Ich habe es müssen darauf ankommen lassen, dich diese Zeit über wegen meiner in Ungewissheit zu lassen, denn ich hatte ordentlich einen physischen Widerwillen gegen das Schreiben, ein so hartnäckiges Übel als das meinige, welches bei noch so mannigfaltigen Einwirkungen von außen auch nicht die geringste Veränderung erfährt, weder zum Schlimmen noch zum Guten, müsste endlich auch einen stärkeren Mut als der meinige ist überwältigen. Ich wehre mich dagegen mit meiner ganzen Abstraktionsgabe und wo es angeht mit der ganzen Fruchtbarkeit meiner Einbildungskraft, aber immer kann ich doch nicht das Feld behalten. Seit meinem letzten Brief an dich vereinigte sich so vieles, meine Standhaftigkeit zu bestürmen, eine Krankheit meines Kleinen, von der er sich aber jetzt vollkommen wieder erholt hat, meine eigene Krankheit, die mir sogar wenig freie Stunden lässt, die Unbestimmtheit meiner Aussichten in die Zukunft, da die Mainzer Aspekten sich ganz verfinstert haben, der Zweifel an meinen eigenen Genius, der durch gar keine wohltätige Berührung von außen gestärkt und ermuntert wird, der gänzliche Mangel einer geistreichen Konversation, wie sie mir jetzt Bedürfnis ist. Bei dieser hinfälligen Gesundheit muss ich alle Erweckungsmittel zur Tätigkeit aus mir selbst nehmen und anstatt einige Nachhilfe von außen zu empfangen, muss ich vielmehr mit aller Macht den widrigen Eindruck entgegenstreben, den der Umgang mit so heterogenen Menschen auf mich macht. Meine Gefühle sind durch meine Nervenleiden reizbarer und für alle Schiefheiten, Härten, Unfeinheiten und Geschmacklosigkeiten empfindlicher geworden. Ich fordere mehr als sonst von Menschen und habe das Unglück, mit solchen in Verbindung zu kommen, die in diesem Stücke ganz verwahrlost sind. Wäre ich mir nicht bewusst, dass die Rücksicht auf meine Familie den vornehmsten Anteil an meiner Hierherkunft gehabt hätte, ich könnte mich nie mit mir selbst versöhnen. Doch warum schlage ich dich mit solchen Betrachtungen nieder? Und wozu hilft es mir? Gebe nur der Himmel, dass meine Geduld nicht reiße und ein Leben, das so oft von einem wahren Tode unterbrochen wird, noch einigen Wert bei mir behalte. Lass es dich also nicht wundern oder nimm es nicht empfindlich auf, wenn ich unter uns beiden jetzt der weniger Tätige bin. Ich erinnere mich, dass ich das Gegenteil war, und es tut mir selbst am meisten leid, dass ich jetzt mehr empfangen muss, als ich geben kann. Ich will es nicht leugnen, dass ich eine Zeit lang empfindlich auf dich war. Schon lange ist es bloß meine Tätigkeit, die mir mein Dasein noch erträglich macht, und es kann mir unter diesen Umständen begegnet sein, dass ich diesen subjektiven Wert, den meine neueren Arbeiten für mich haben, für objektiv nahm und besser davon dachte, als sie wohl wert sein mögen. Kurz, ich bildete mir ein, sowohl in meinem Briefe von vergangenem Winter als in einigen neuen gedruckten Aufsätzen Ideen ausgestreut zu haben, die einer wärmeren Aufnahme würdig wären, als sie bei dir fanden. Bei dieser Dürre um mich her wäre es mir sehr wohltätig gewesen, eine Aufmunterung von dir zu erhalten, und bei der Meinung, die ich von dir habe, konnte ich mir dein Stillschweigen oder deine Kälte nur zu meinem Nachteil erklären. Ich brauchte aber wahrhaftig eher Ermunterung als Niederschlagung, denn zu großes Vertrauen auf mich selbst ist nie mein Fehler gewesen. Du konntest, wie ich jetzt wohl einsehe, nicht wissen, wie sehr ich deiner Hilfe bedurfte. Du konntest den Zustand meiner Seele nicht erraten, aber so billig urteilte ich in denjenigen Momenten nicht von dir, wo ich meine Erwartungen und Wünsche getäuscht fand. Dass ich dir diese Entdeckungen jetzt mache, beweist, dass ich über diesen Zustand gesiegt und meine Partie genommen habe. Vergiss also alles und lass es auf deine Freiheit gegen mich keinen Einfluss haben. Sei so gut und schicke mir, sobald du schreibst, entweder das Original oder die Kopie derjenigen von meinen Briefen, worin ich angefangen habe, dir meine Theorie der Schönheit zu entwickeln. Ich brauche diese Ideen jetzt notwendig zu meiner gegenwärtigen Beschäftigung und bin eben daran, die Theorie des Schönen zu entwickeln. Vielleicht gelingt es mir in meiner Korrespondenz mit der großes P R Punkt V Punkt großes A Punkt so weit vorzurücken, dass ich den ersten Band derselben auf kommende Messe drucken lassen kann. 10 Bogen sind bereits fertig, wo ich das Schöne und den Geschmack bloß in seinem Einfluss auf den Menschen und die Gesellschaft betrachte und die reichhaltigsten Ideen aus den Künstlern philosophisch ausgeführt sind. Meine Gesundheit erlaubt mir jetzt weniger als sonst, Entwürfe, deren Vollendung mir am Herzen liegt, auf die lange Bank zu schieben. Wenn von meiner Korrespondenz die Hälfte fertig und kopiert ist, so sende ich sie dir zu. Der Tod des alten Herodes hat weder auf mich noch auf meine Familie Einfluss, außer dass es allen Menschen, die unmittelbar mit dem Herrn zu tun hatten, wie mein Vater, sehr wohl ist, jetzt einen Menschen vor sich zu haben. Das ist der neue Herzog in jeder guten und auch in jeder schlimmen Bedeutung des Wortes. Huber will mit der Forstern, wenn sie getraut sind, nach Tübingen kommen und sich dort eine Zeit lang niederlassen, weil es ihm in der Schweiz zu teuer ist. Er hat mir geschrieben, dass er vorher eine Zusammenkunft mit Forstern abwarten würde, der sich damals bei der Rheingarnum aufhielt und seine Rechte auf sie in Person zedieren wollte. Je mehr ich von dieser Geschichte höre, desto ekelhafter wird sie mir. Meine Frau ist seit ihren Wochen viel gesünder als je, und das ist auch der größte äußere Trost, den ich jetzt habe. Der Kleine ist gesund und meine Familie auf der Solitude auch bei dem besten Wohlsein. 1000 herzliche Grüße an Minna und Dorchen. Hier ein Brief von meiner Lotte an Letztere, der schon 14 Tage zum Einschluss parat gelegen hat. Es